Herzlich willkommen zur Niere-Blase-Meditation. Diese Meditation dient den Schneidezähnen in Ober- und Unterkiefern, den großen und den kleinen, aber sie dient auch dem Zahnbett, wenn die Zähne nicht mehr existieren, also dem Zahnhalteapparat und dem Knochen unter dem Zahn, dient diese Meditation, damit diese Strukturen regenerieren können und zum Beispiel energetisch optimal vorbereitet werden für Implantationen. Also in diesem Sinne, wenn du jetzt bereit bist, dann mach es dir bequem im Liegen oder im Sitzen. Schließe die Augen und dann geht es jetzt mit Musik weiter. Atme dreimal tief ein und aus und komme ganz in dir an. Bei der nächsten Atemrunde bitte ich dich, auf die Zahl 5 einzuatmen, 5 Sekunden den Atem anzuhalten und auf die Zahl 7 auszuatmen. Ich führe dich dabei, ich zähle und du folgst einfach. Lass es geschehen. Du wirst sehen, es ist einfacher als du denkst. Atme ein, 1, 2, 3, 4, 5, halten, 2, 3, 4, 5, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch einmal ein, 2, 3, 4, 5, halten, 2, 3, 4, 5, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nun atme in deinem Rhythmus weiter. Und spüre die Unterlage unter dir. Fühle deinen Körper auf dieser Unterlage. Und komme ganz in dir an. Und nun bitte ich dich, dir vor deinem geistigen Auge vorzustellen, wie du helles Licht über deinen Scheitel einatmest und diesen Lichtstrahl in dir aufteilst und jeweils die linke und rechte Niere versorgst. Und beim Ausatmen zentralisierst du diesen Lichtstrahl und führst ihn durch die Blase nach außen. Atme nun weiter genau in dieser Art. Atme ein über den Scheitel helles Licht. Leite beide Lichtstrahlen dann zu den Nieren und führe den Lichtstrahl durch die Blase nach außen. Wiederhole das in deinem Rhythmus. Und beim nächsten Atemzyklus bitte ich dich, das helle Licht wieder über den Scheitel einzuatmen. Und nun in die Nieren zu leiten und diese dabei immer größer werden zu lassen, so groß, wie du es brauchst, dass deine Nieren alles das reinigen, was sich über die Zeit dort angesammelt hat. Und beim Ausatmen lässt du alles abfließen, was du findest. Durch die Blase lässt du alles abfließen. Beim Einatmen des hellen Lichtes bringst du Klarheit und Licht in deine Nieren. Lass sie so groß werden, wie es nötig ist, damit du mit dem hellen Licht alles das aufspürst, was sich dort über die Jahre angesammelt hat. Und nimm alles mit, was du finden kannst, was du nicht mehr brauchst, und führe es über die Blase nach außen ab. Atme immer weiter, bringe das helle Licht in deine immer größer werdenden Nieren. Lass das Licht in jeden Winkel gelangen, überall hin, in jede Ecke, in jeden Winkel. Spüre alles das auf, was du ganz weit weg geschoben hast, aber was du nicht mehr brauchst. Alles das, was dir Angst gemacht hat, alles das, was dich erschreckt hat, alles das, was ganz schwer und traurig war, alles das darfst du jetzt im hellen Lichtstrahl ausfindig machen und aufsammeln. Du entgiftest regelrecht mit diesem hellen Licht alles auf geistig-seelischer Ebene. Und stelle dir nun gerne vor, wie du alles das aufsammelst, all das Dunkle und Schwere und Angstvolle. Alles das sammelst du nun auf im hellen Lichtstrahl. Und stelle dir nun vor, wie du all das Dunkle nun wie einen dunklen Strahl über deine Blase nach außen leitest. Stelle dir vor, dass du einen Stöpsel im Waschbecken öffnest und nun alles rauslaufen darf. Alles das, was dunkel und schwer war, das darf nun gehen. Und die Leichtigkeit kommt mit jedem Atemzug, den du über deinen Scheitel hineinholst, mit jedem hellen Atemzug, den du deinen Nieren bereitstellst. Damit kommt die Leichtigkeit zurück in dein Leben. Und fühle, wie leicht es in deinem Rücken wird, weil du jetzt kräftig aufgeräumt hast. Atme weiter und nutze das helle Licht weiterhin, um aufzuspüren, ob noch irgendwo im letzten Winkel etwas steckt, was den Abfluss behindert. Und lasse auch das nun abfließen. Es darf jetzt gehen. Es ist genug. Es ist Zeit, dass es leicht werden darf. Und hin. Es darf endlich fließen. Und sei dir bewusst, dass du diese Meditation immer wiederholen darfst. Wenn du spürst, dass die Schwere zurückkehrt, dann bediene dich des hellen Lichtes und das Dunkel abzuführen. Und nun bitte ich dich, den Fokus darauf zu legen, wohin du das Dunkle über deine Blase geleitet hast. Ist es eine Pfütze oder ist es eine Schale oder ein kleiner See? Schau es dir an. Und dann nimmst du noch einmal einen ganz tiefen Atemzug durch deinen Scheitel. Einen strahlend hellen Atemzug. Leite ihn durch deine Nieren, die nun strahlen und hell erleuchtet sind. Und führe strahlendes Hell über deine Blase nach außen. Und lass dieses strahlende Hell die Schale unter dir erleuchten. Transformiere das Schwere und Dunkle über deinen Atem, der durch dich hindurch geleitet wurde. Transformiere es und siehe, wie das Dunkle immer heller und heller wird. So wie an einem Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Die Nacht schwindet und der Tag kommt. Fühle, wie die hellen Strahlen deinen Körper berühren. Und fühle dich umarmt und gehalten. Und nun darfst du wieder zurückkehren ins Hier und Jetzt. Ich zähle bis drei und bei drei bist du erfrischt zurück im Moment. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück. Recke und strecke dich und gähne, wenn möglich, und komme zurück in den Moment. Herzlich willkommen zur Herz-Dünndarm-Meditation. Kannst du das reintun? Wieder muss aufgeladen werden, ist leer. Ja, zwar. Weil es dein Gespräch. Anruf genommen. Du wolltest mich in die Meditation reingehen. Ach, sorry, aber. Mhm. Ich hatte denen zwei Nummern gegeben, jetzt haben sie auf der angerufen. Ich habe sie dann umgeleitet gleich auf mein Handy, aber. Ja. Und dann erstmal anrufen darf. Mhm. Gut, das heißt also, ich. Die beantragen jetzt, ich bestelle nur was zusammen. Dann muss ich zum Arbeitsamt gehen, beantragen, ob ich dann vielleicht eine viermonatige Ausbildung als Immobilienökonom kriege. Ach, das ist ja super. Ja, schön, ja. Mal gucken. Das ist ja cool. Genau, wir gucken mal. Ja, cool. Gut, gut. Hat sich Lotte ein bisschen beruhigt oder ist sie immer noch? Also ich habe sie nicht gesehen. Ich war jetzt nur am Telefon, ich kann sie nicht Die muss auch mal lernen, die ist immer so auf. Das ist unglaublich. Die muss es lernen, Schatz. Ja, also, okay. Ja. Weißt du, ich meine, nur weil sie einen Dickkopf durchsetzen genau, will, genau das bedeutet nämlich, wenn wir in Quarantäne sind, keiner kann von uns mehr einkaufen gehen. Wir können gar nichts mehr machen. Das muss doch alles Laura machen für uns. Ja, ja und die arbeitet, ja, die kann nichts für uns machen. Ja, gut, ja. Kann man halt nur abends spät was kriegen oder was wir eben machen. Aber also, genau so ist es. Oder deine Mutter muss einkaufen gehen, für uns vor die Tür stellen, die darf, und uns abholen. Darf ja wahrscheinlich sowieso jetzt mit Corona, muss sie auch achten wieder und auf Abstand und wird beobachtet. Ja, gut, muss was kaufen, vor die Tür stellen, ein bisschen runterholen und dann abholen. Wenn keiner ein Treppenhaus ist, sowas dann. Aber ja, ist aber okay. Also sie muss auch nicht immer sie will immer so ihren Willen und dann wird auch nichts anderes gehört. Deswegen völlig in Ordnung, muss auch mal einen auf den Kopf. Alles gut. Alles gut.